Kapitel 9 Städte im Dschungel. Seit Europäer erstmals die tropischen Regionen Asiens, Afrikas und Amerikas erkundet haben, beflügeln Visionen von versunkenen Städten im Dschungel unsere Fantasie. Von der versunkenen Stadt Z bis Eldorado wurde der brennende Wunsch, im gefährlichen Umfeld tropischer Wälder alte Kulturen und ihre Schätze zu finden, zur Triebkraft unzähliger fehlgeschlagener Expeditionen. Diese Besessenheit ist in die Vorstellungen der abendländischen Gesellschaft über Städte in tropischen Wäldern eingesickert. Überwucherte Ruinen als Hintergrund für Ängste, Entdeckungen und lebensbedrohliche Herausforderungen finden sich in beliebten Videospielen, Uncharted-Serie, Horrorfilmen, Ruinen und Romanen, das Dschungelbuch. Durch all diese Darstellungen zieht sich der Gedanke, sämtliche uralten Städte und Staaten in tropischen Wäldern seien zum Untergang verdammt gewesen und die beständigsten Bewohner der tropischen Wälder seien giftblaspfeilende Jäger und Sammler, die in kleinen Dörfern leben. Heimtückische Ranken und turmhohe Bäume oder, wie im Dschungelbuch, eine Horde lärmender Affen holen demnach jede nennenswerte architektonische Leistung der Menschen zurück in das alles erstickende Grün, aus dem sie gekommen ist. Wenig hilfreich waren auch Bestseller- oder Weltuntergangsfilme, die sich auf den kassenfüllenden Kollaps besonders rätselhafter Gesellschaften wie der klassischen Maya konzentrieren. Darin dienen die zerfallenen Steinmauern, die leeren Riesenbauwerke und die verlassenen Straßen ehemaliger tropischer Ballungsräume als tragische Warnung, dass unsere eigene Lebensweise, unsere Gesellschaft und Wirtschaft nicht so unendlich sicher sind, wie wir gern annehmen. Was das Potenzial tropischer Wälder angeht, in alten Zeiten als Grundlage für städtisches Leben zu dienen, war die Einschätzung in der Wissenschaft nicht wesentlich anders. Einerseits dachte man, intensive Landwirtschaft, die für das Wachstum der Städte und einer mächtigen gesellschaftlichen Elite angeblich unverzichtbar ist, sei auf den feuchten, sauren, nährstoffarmen Böden der tropischen Wälder unmöglich. Da sich die auffälligsten Überreste von Städten in den trockeneren, tropischen Regionen Nord- und Mittelamerikas sowie Süd- und Südostasiens jedoch nicht wegdiskutieren ließen, hielt man einen katastrophalen wirtschaftlichen Untergang für unausweichlich. Die Entwaldung, mit der die Voraussetzungen für gewaltige Gebäude und Platz für eine wachsende Bevölkerung geschaffen wurden, die Ausweitung der Landwirtschaft auf armen Böden, aber auch Naturkatastrophen wie Erdrutsche, Überschwemmungen und Dürre machten demnach, damals wie heute, jedes Experiment mit tropischen Städten im besten Fall zu einer großen Herausforderung und im schlimmsten zu einem törichten Glücksspiel. Solche Klischees zu revidieren erwies sich als schwierig, weil große, sich über viele Jahre hinziehende Erkundungen vor Ort, die man üblicherweise für solche Städte organisiert, beispielsweise in Mesopotamien oder Ägypten, wegen des tropischen Umfelds vor einzigartigen Schwierigkeiten standen. Dichte Vegetation, von Mücken übertragene Krankheiten, giftige Pflanzen und Tiere sowie sturzbachartiger Niederschlag machten es schwierig, städtische Zentren der Vergangenheit in tropischen Wäldern zu finden, zu erreichen und auszugraben. Noch schwieriger wird das Ganze, wenn nicht Stein, sondern organische Substanzen als Baumaterial gedient hatten. Deshalb hinkte die Erforschung des antiken tropischen Stadtlebens, seine Formen, seine Wirtschaft, seine Ausdehnung, immer ein wenig hinter ähnlichen Forschungen in den halbtrockenen und trockenen Zonen Mesopotamiens und Ägyptens sowie in den weiten Flusstälern Ostasiens hinterher.